Wetterregen, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Morgen an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst viele Wolken und gewittrige Schauer, Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Am Freitag bewölkt und Regen, am Samstag vor allem an den Alpen viel Sonne, Höchstwerte 14 bis 21 Grad. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Radiokultur aus Bayern. In unserem Krimi-Termin bringen wir heute das Hörspiel »Bei Westwind hört man keinen Schuss« nach dem gleichnamigen Roman von Hans-Jörg Martin. Vier Stunden waren wir schon unterwegs an diesem 3. Juni. Zunächst 150 Kilometer Autobahn, ziemlich mühsam wegen der vielen Baustellen. Dann ein asphaltierter Anachronismus über weitere 114 Kilometer. Endlich, nach vier Stunden Lastwagen vor uns und lahmarschiger Fahrerei, erreichten wir das flache Land hinter den Deichen, wo die Bäume sich auch noch vor dem Wind verbeugen, wenn er gar nicht weht. Dann die 5 Sekunden Steigung über den Damm und wieder dieses unerklärliche Glücksgefühl beim ersten Blick über den Deich auf die graublaue oder grüne oder silbrige See. So, da wären wir, denke ich. Oh, Gott sei Dank. Scheiß Fahrerei ist. Eine Menge Wasser, ne? Hahaha. Hey, Sie! Sind Sie die Leute vom Fernsehen? Sind wir. Die Wiebke wartet schon auf Sie. Wo denn? Drüben, auf der anderen Seite der Mole. Danke. Der Schipper hat Sorge, dass er nicht mehr durchs Watt kommt, wenn Sie zu lang zum Umladen brauchen. So, also los. Sie haben wohl eine Menge Gepäck, was? Kann ich was helfen? Ja, bitte steigen Sie ein. So ein Haufen Zeug. Tja, beim Fernsehen wird nicht gekleckert, Mann. Wollen Sie einen Großfilm drehen? So heißt das doch wohl, oder? Abwarten, Herr Hafenmeister. Hafenmeister ist gut. Na, sagen Sie es schon. Was wird das für ein Film? Ein Krimi. Krimi? Oh, komm, komm, Harry. So, Jungs, alles raus. So, und fassen Sie bitte ein bisschen mit an, ja? Ja, ja. Aber Vorsicht, die Kameras, die Lampen und alles kostet eine Menge Geld. Das hat gerade noch gereicht. Eine Viertelstunde später und wir wären nicht mehr durchs Watt gekommen. Sie sind wohl der Chef, wie? Wenn Sie so sagen wollen, Captain. Filmleute habe ich noch nie nach Mellow gebracht. Fernsehen, Captain. Ist ja wohl fast dasselbe, denke ich. Und was werden Sie für einen Film auf der Insel drehen? Ein Möwenfilm. Ach so, ein Kulturfilm. Dann gehört der Doktor wohl auch zu Ihnen. Welcher Doktor? Der unten im Logis sitzt. Doktor, so ein komischer Name. Zu uns gehört er nicht. Er will auch wegen irgendeinem Viehzeug nach Mellock. Dann werde ich ihm mal guten Tag sagen. Ist vielleicht ganz gut, einen Fachmann in der Nähe zu haben. Brauchen Sie nicht. Dirksen versteht genug von Möwen. Der Inselvogt? Ja. Und Chef der Vogelwarte. Der kennt ein paar tausend Möwen mit Vornamen. Da kommt ja der Doktor. Guten Tag, ich heiße Schlünz. Guten Tag. Dr. Schlünz, Botaniker und Ornithologe. Angenehm. Anselm Kiewit. Freut mich sehr. Sie sind Fernsehregisseur, nicht wahr? Ja, so ähnlich. Ich hoffe, wir werden gut miteinander auskommen auf Mellock. Davon bin ich überzeugt, Doktor. Ist das die Insel, Herr Kapitän, dort im Nordwesten? Ja, das ist Mellock. Sehen Sie, die gesamte Bevölkerung versammelt sich am Strand. Zu Ihrer Begrüßung. Oh, ich sehe nur zwei Leute, Captain. Tja, mehr sind das nicht. Dirk Dirksen und seine Tochter Svantje. Ach so. Die Frau ist schon vor Jahren gestorben. Über den weißen Sandstrand kamen Vater und Tochter heran. Sie waren barfuß. Hinter ihnen zockelte ein Pferd, das einen Leiterwagen zog. Der Inselvogt, ein breiter Mann mit bärtigem Kopf, winkte uns, nahm dann das Pferd am Zügel und führte es halb ins Wasser, nachdem er sich die Leinenhose übers Knie hochgekrempelt hatte. Seine Tochter hatte weißblondes Haar nach hinten gebürstet und seinem Knoten gebunden. Später, als wir unseren Kram trotz der unruhigen See ohne Panne an Land gebracht hatten und der Kutter wieder abdrehte, trat das Mädchen auf uns zu und gab jedem die Hand. Sie war höchstens 17 und schaute uns mit einem seltsam verwehten Traumwandlerblick an, wenn es etwas gibt. Auch ihr Lächeln hatte etwas Unwirkliches. Ein Gioconda-Lächeln, auf Friesisch sozusagen. Willkommen auf Mellock, meine Herren. Daga Dirksen. Ich bin Anselm Kiewit. Das sind meine Mitarbeiter, Jochen Kieslag, der Kameramann. Tag. Harry Jungnicke, mein Assistent. Ja. Sozusagen Mädchen für alles. Ja. Und Sie sind Dr. Schlenz. Ja, guten Tag, Herr Dirksen. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Keine Ursache. Hier ist meine Tochter Svantje. Willkommen auf Mellock. Guten Tag. Also, dann wollen wir mal, meine Herren, los. Hi! Leute! Wir stapften hinter dem Leiterwagen her durch den Sand. Ein einzelnes Haus lag einen Viertelstundenmarsch entfernt. Nur das Strohdach war über den hohen Dünen zu sehen. Svantje, das weißblonde Mädchen, lief vorne neben seinem Vater, der das zottige Pferd am Zügel führte. Ein süßer Käfer. Mit der wollte ich gerne mal tanzen gehen. Wohin denn? In die Diskothek zum Möwenschrei. Hm? Ach, du dicke Minna. Wahrscheinlich kann sie nicht mal tanzen. Mensch, man kommt sich ja vor wie Kolumbus. Ist aber sicher ganz reizvoll, so eine Missionsarbeit. Es müssen ja nicht bloß Gebete sein, die man den Eingeborenen beibringt. Quatsch nicht so blöd. Aber vielleicht ist die Süße schon mit einem Seehund verlobt. Wenn du nicht endlich die Klappe hältst, Ruhe, dann... Ruhe, Leute! Das Reisklima der Nordsee verpflichtet euch nicht, Kikeriki zu machen. Er soll seine Schandschnauze halten. Okay, okay. Ich wandte mich zurück. Unser Kutter fuhr schon weit draußen. Die Sonne brach durch. Aber sie war nur Licht. Die Wärme musste vor dem Wind kapitulieren, obwohl wir Anfang Juni hatten, eine Woche vor Pfingsten. Erst 100 Schritt vor dem Haus konnte man mehr als sein hohes Strohdach sehen. Es war ein weiß verputztes Gebäude, ziemlich neu, wie es schien. Von der Tür führte ein mit Klinkern gepflasterter Weg zu einem Schuppen. Hinter einer halbhohen Düne war ein drittes, kleineres Dach zu sehen. Der Klinkerweg erreichte die Düne nicht, die Steine verkrümelten sich so im Sand. An der Schuppenwand hingen Netze, Reusen und ein halbes Dutzend Kaninchenbälge. Es roch nach Pferd, Teer und Fisch. Dirksen teilte ein. Also, ihr beiden jungen Leute, Herr Kiewit, können die Kammer im Schuppen nehmen. Da ist auch Wasser. Mhm. Schlafsäcke haben Sie doch mit. Ja, haben wir. Herr Kiewit, Sie wohnen im Haus. Schön. Dr. Schlünz am besten in der Jagdhütte. Einverstanden? Wo ist die Jagdhütte? Drüben, hinter der Düne. Das kleine Haus. Gucken Sie sich's an. Die Tür ist offen. Hier sind immer alle Türen offen. Um 12:30 essen wir alle zusammen im Haus, klar? Jo. Und nochmals, willkommen auf Mellow. Nach dem Essen, es gab Klopse, Bratkartoffeln und Gurkensalat, saßen wir in der großen Stube beisammen. Ein holzgetäfeltes Zimmer mit 3 Fenstern nach Nordwesten und 3 nach Nordost. 2/3 der Insel waren von hier aus zu sehen und die offene See und weit weg die nächste Insel, die am Horizont im Sonnenlicht lag und aussah wie aus hellblauem Papier geschnitten. Noch nie hatte ich mit so grundverschiedenen Männern an einem Tisch gesessen. Da war der kleine Dr. Schlünz, ein Mann schwer bestimmbaren Alters mit müde wirkenden Augen, ausgeschlossen, ihn sich aus einer Bierflasche trinkend vorzustellen. Neben ihm, mittelgroß und drahtig, Harry Jungnickel, mein Kameramann, eben über 20 und hauptsächlich in Damenbegleitung denkbar. Und es mussten nicht unbedingt Damen sein. Einer, der wusste, wie man BHs aufmacht und Zündkerzen auswechselt. Dann Jochen, ein großer, schlanker Bursche, in allem langsamer als Harry, aber sicherlich gründlicher und auf gar keinen Fall dümmer. Jochen war noch nicht ganz 25. Und schließlich Dirksen, ein Mann Mitte 50, seit 20 Jahren als Inselvogt auf Mellock. Eine Mischung aus Peer Gynt und Hemingway. Ein Mensch, der sich aus See, Spökenkickerei, Einsamkeit, Wind und Wetter eine eigene Wesensart gebastelt hatte, der aber, davon war ich überzeugt, von einem Augenblick zum anderen alles Versponnene ablegte, wenn es die Situation erforderte. Ja, und das erlebten wir bereits am ersten Tag auf der Insel. Abends, kurz vor 9:30. Genauer, als der erste Schuss gefallen war. Wir saßen in dem sechsfenstrigen Zimmer. Dirksen zupfte auf seiner Gitarre, Swantje neben ihm strickte ein Bild des Friedens. Da flog die Tür hinter dem Windfang auf. Dr. Schlünz, der allein in den Dünen herumgekrochen war, torkelte herein. Na nu, Doktor, was denn mit Ihnen los? Da draußen. Es ist auf mich geschossen worden. Was? Geschossen? Wann? Jetzt eben. Vor ein paar Minuten. Da, sehen Sie meinen Hut? Durch den Hut? Die Kugel ist durch meinen Hut gegangen. Sind Sie verletzt, Doktor? Nein, ich glaube nicht. Mach mal die Tür zu, Swantje. Kommen Sie, Doktor, setzen Sie mal hin. Nehmen Sie mal einen Schluck. Danke. Wo ist denn das passiert? Bei den Dünen im Osten. Ich habe am Nachmittag einige schöne Exemplare Seemoos, Sertularia cupressina, gefunden und wollte sie über Nacht in Salzwasser legen. Darum bin ich mit einem Eimer hinaus. Nun ja, und auf dem Rückweg, da machte es plötzlich so pitsch, pitsch. Etwas pfiff an meinem Gesicht vorbei. Dann nochmals pitsch und mein Hut rutschte mir in die Stirn. Da habe ich mich in den Sand geworfen. Ich hatte furchtbare Angst. Also ich verstehe das nicht. Außer uns ist doch niemand auf der Insel. Ich habe auch kein Boot gesehen. Wer soll denn da geschossen haben? Ja, und warum auf Sie, Doktor? Ich weiß es nicht. Und dass wir nichts gehört haben. Hätten wir die Schüsse nicht hören müssen. So weit ist das doch nicht. Bei Westwind hört man keinen Schuss. Jedenfalls nicht, wenn er im Ostteil der Insel fällt. Ich will mal nachschauen. Ich komme mit. Ich auch. Ich auch. Ja, aber auf Ihre Verantwortung, meine Herren. Ich muss ja sozusagen von Amts wegen hinaus, als Vogt. Swantje, gib mir mal die Stablampe. Der Leuchtturm am Nordende der Insel, der sich automatisch einschaltete, ließ seine Lichtfinger über die Insel gleiten. Der Wind blies mit unverminderter Stärke. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, ein komischer Kauz, der Dr. Schlünz. So durcheinander wie er war, den lateinischen Namen seines Seemooses, den hat er doch nicht vergessen. Tja, wir werden nichts finden. Gespenster und Geister hinterlassen gewöhnlich keine Spuren. Quatsch nicht. Wieso? Es kann doch kein lebendes Wesen geschossen haben, wenn nur wir auf der Insel sind. Das ist wahr, wir werden nichts finden. Fußspuren, sollte es welche geben, sind in der Dunkelheit kaum auszumachen. Außerdem befindet sich bestimmt niemand außer uns auf Mello. Saustall. Drehen wir um. Am nächsten Morgen war das Wetter besser. Die Sonne schien. Wir holten uns aus Dirksens Schuppen einen Spaten und suchten uns in den Dünen in der Nähe des Möwenbrutgebietes eine günstige Stelle, wo wir unsere Kameras und was wir sonst brauchten postieren konnten. Schließlich waren wir gekommen, einen Film über Möwen zu drehen. Eine 2x2 Meter große Grube von ungefähr 80 Zentimeter Tiefe hoben wir aus. Das war nicht so einfach, der lockere Sand rutschte immer wieder nach. Um die Wände abzustutzen, mussten wir uns am Strand angeschwemmte Bretter holen. Dann konnten wir drehen und hatten unwahrscheinliches Glück dabei. Die Möwen erledigten alles wie nach Drehbuch. Sie lösten sich beim Brüten ab, ein paar Küken schlüpften aus ihren Eiern. Alle spielten so prächtig mit, als bekämen sie fürs Brüten, fürs Futterholen, fürs Eierwenden und was sonst vom Familienleben der Silbermöwen sehenswert ist, eine Gage. Also, Chef, der Film mag ja ganz gut werden. Aber mit dem Ton haut's noch nicht so richtig hin. Wieso? Ich muss erst noch ein paar Versuche machen, mit welchem Mikrofon und welchem Windschutz es am besten klappt. Ich verdrück mich mal mit dem Tonband in Richtung Leuchtturm. Hier ist recht. Aha, darum. Was ist los, Jochen? In der Richtung habe ich vorhin Swantje gesehen. Ach, wirklich? Pass mal auf, Harry. Mach mir keinen Quatsch und bezirzt die Kleine nicht. Ist das klar? Nee. Warum sollte das klar sein? Och, hast du eigentlich nie was anderes im Kopf als Mädchen? Jedenfalls nicht, an das ich lieber denke. Casanova von St. Pauli. Halt die Klappe, Klugscheißer. Du, Dirksen macht Putz, wenn du seiner Tochter den Kopf verdrehst. Ist ja albern. Die sieht höchstens alle Vierteljahre mal einen Jungen. Ja, sie ist ja auch erst 17. 18. Woher willst denn du das wissen? Sie hat mir selber gesagt. Oh, hör doch mal zu, Harry. Du kannst das Mädchen doch nicht mit einem aus der Stadt vergleichen. Und ihren Vater auch nicht mit irgendjemand. Das verstehe ich nicht, Chef. Mann, Harry, stell dir doch mal vor, die verliebt sich wirklich in dich. Und dann will sie weg. Na und? Na und? Mensch, dann ist er allein. Der hat doch niemand außer Swantje. Und das ergibt eben eine stärkere Bindung zwischen ihnen, als das sonst üblich sein mag. Kann er wieder heiraten, der Alte? Ist dann noch ganz rustig. Harry. Kleines Inserat, gut erhaltene 50er mit Strohdachvilla auf einsamer Insel, sucht Naturfreundin zwecks späterer Ehe. Da kommen die Damen doch schiffsladungsweise. Also, Harry, Schluss damit. Das gibt bloß Ärger. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Es geht überhaupt niemandem was an, wenn ich die Kleine mal so posiere. Und sie dem Alten wegnehmen. Um Himmels Willen. Ich hab was weiß ich, wie viele Mädchen gehabt. Was soll das schon Besonderes sein? Mann, und wenn du ihr ein Kind andrehst? Das geht höchstens mich was an. Außerdem bin ich volljährig und sie ist über 16. Also. Mahlzeit, die Herren. Mahlzeit. Beinahe hätte ich sie nicht gefunden. So gut haben sie sich eingebuddelt. Ja. Wir haben ganz schön was geschafft, Herr Dirksen. Ihre Vögel sind ja Zucker. Die haben alles gemacht, was sie sollten. Wenn man das bloß von den Menschen auch sagen könnte. Haben Sie Ärger? Ärger? Nee. Ärger ist was anderes. Ärger ist, wenn mir mein Hund eine flügellahme Eiderente totbeißt, die ich vielleicht noch hätte gesund pflegen können. Aber sowas wie gestern Abend, das ist nicht ärgerlich. Das ist unheimlich. Gespenstisch ist das, wenn Sie wollen. Ich hab was gegen unerklärliche Sachen, verstehen Sie? Was es nicht gibt, das gibt's nicht, verdammt nochmal. Übrigens, Sie sollen kommen. Es warnt ja das Essen fertig. Das Mädchen hatte sich schön gemacht, als sie uns das Essen auftrug. Eng anliegender weißer Pulli, schmale hellgraue Flanellhose. Der Vater schaute sie an. Ist was? Nein, warum? Du hast dich so fein gemacht. Ist doch nicht Sonntag heute. Na, dann Mahlzeit, meine Herren. Mahlzeit. Mahlzeit. Ist der Doktor heute nicht mit uns? Der ist schon seit ihr früh raus. Er wollte die tiefste Ebbe ausnutzen, um weit draußen im Watt was Seltenes zu suchen. Hm. Hat er sich ja schon etwas beruhigt? Svantje, ich meine, wegen gestern Abend. Doch, er hat sogar irgendeine Melodie gesummt, als er fortging. Vögel, die am Morgen singen, holt am Abend die Katz. Ich mache ja bloß Spaß, Herr Dirksen. Na, ist ein schöner Spaß, ein eigenartiger Spaß. Entschuldigung. Harry. Hoffentlich vertut der Doktor sich nicht mit der Zeit. Die Flut kommt schnell. Und er sieht mir nicht so aus, als ob er ein guter Schwimmer wäre. Übrigens hat Fuku Halenge angerufen. Und wer sind Fuku Halenge? Vom Polizeiposten am Festland. Ich habe ihm noch gestern Nacht von der Geschichte erzählt. Er soll sich mal umhören. Ja? Und? Nicht. Weder auf der Nachbarinsel noch auf dem Festland ist irgendwas los, was auf geheime Besucher Mellocks schließen lässt. Keine verdächtigen Leute, keine fremden Boote, nichts. Das ist eine gespenstische Geschichte, das muss ich schon sagen. Wird die Polizei herüberkommen? Ich weiß nicht, vielleicht morgen mit der Tide. Guten Tag. Ah, guten Tag, Na, Doktor. Guten Tag, Doktor. Schön, dass Sie zurück sind. Wir hatten schon Angst, Sie würden vor lauter Forschungseifer auf die Flut vergessen. Nein, Herr Dirksen, nicht doch. Ich habe übrigens ein wundervolles Exemplar Gymnadenia cucullata gefunden. Sehen Sie mal. Ja, wissen Sie nicht, dass diese Orchideenart unter Naturschutz steht? Oh, sie war abgebrochen. Ich glaube, wir bekommen wieder Sturm. Der Himmel ist ganz schwarz geworden. Setzen Sie sich doch, Herr Doktor. Sicher haben Sie Hunger. Oh, danke, Fräulein Dirksen. Warum sagen Sie nicht Zwantje zu mir wie alle? Gewiss, wie Sie meinen, Fräulein Zwantje. Sehen Sie mal da draußen, meine Herren. Das wird eine Sturmböe. Hoffentlich sind keine Sonntagssegler draußen, die überrascht werden können. Sind da schon welche gekentert, Herr Dirksen? Oft. Und was können Sie da machen? Da kann man nicht viel machen, junger Mann. Mit meinem kleinen Boot kann ich nicht raus, wenn es richtig stürmt. Ich rufe den Seenotdienst an, aber die können auch nicht immer schnell genug da sein. Vor 2 Jahren, da ist da drüben an der Mellock-Balje ein Boot umgeschlagen. 2 Jungs aus dem Rheinland. Der eine hat sich festhalten können, bis der Seenotkreuzer da war. Aber der andere, Hallo, Doktor. Was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja weiß wie die Wand. Entschuldigung, es ist nur... Es war wohl, weil ich so früh hinaus bin. Ich meine, ich habe mir ein bisschen zu viel zugemutet. Stundenlang durch den knöcheltiefen Schlick zu laufen, verstehen Sie? Trinken Sie einen Schnaps. Hier, Doktor, der wird Ihnen gut tun. Danke. Herr Dirksen, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht in Ihrer Erzählung unterbrechen. Ja, das war eine schlimme Geschichte, auch für mich. Ich hatte die Jungen nämlich von der Insel weggejagt, weil sie in den Randdünen Feuer gemacht hatten, 100 Schritt von 3 Brandgans gelegen entfernt, die hier so selten sind. Es war gutes Wetter und ich hätte sie nicht weggeschickt, wenn ich geahnt hätte, dass da was im Anzug war. Aber der eine, der nachher am Leben geblieben ist, also sowas von rotzfrech, das glauben Sie nicht. Sicher, mir ist die Galle übergelaufen, aber ich hätte sie nicht weggeschickt, wenn die Bö zu sehen gewesen wäre. Bestimmt nicht. Es hat noch beinahe eine Verhandlung gegeben hinterher. Die Eltern von dem Ertrunkenen, die haben mich verklagt wegen fahrlässiger Tötung. Das Gericht hat die Klage natürlich abgewiesen. Es hat mich eine Menge Nerven gekostet. Können Sie mir glauben? Sehen Sie, meine Herren, jetzt geht's los. Aber in einer guten Viertelstunde wird alles wieder vorbei sein. Sie werden sehen. Dirksen hatte recht. Wir konnten die Bö noch weit über die See ziehen und das Wasser aufwühlen sehen, während über der Insel die Wolken bereits wieder aufrissen und der Abendhimmel silbern grün mit rosa Streifen durchschimmerte. Dr. Schlünz ging hinüber in seine Jagdhütte und Jochen sagte, er wolle noch eine halbe Stunde über den Strand laufen, bevor die Sonne unterging. Harry erklärte, den Akku seines Tonbands aufladen zu müssen. Wir sahen ihn draußen an den Fenstern vorüber hinüber zum Schuppen gehen, während Jochen gegen den Wind gebückt zum Strand stapfte. Schließlich lief Swantje hinaus, um den Hund zu füttern. Ich dachte, es sei nur ein Vorwand, um sich mit Harry zu treffen. Aber schon nach 5 Minuten kam sie wieder zurück und machte sich über ihre Strickerei her. Es war Tagesschauzeit und Dirksen drehte den Apparat an. Der Doktor ist wohl eingeschlafen, ohne den Vorhang zuzuziehen und das Licht auszumachen. Naja, er sah ziemlich zerschlagen aus. Ich sehe nachher mal nach ihm. Aber wir sollten nicht in den vollkommenen Genuss der Sache kommen. Wie gestern flog die Tür polternd auf, im Türrahmen stand Jochen und hielt die rechte Hand gegen den linken Oberarm gepresst. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut auf den Overall. Oh Gott! Jochen! Was ist denn los? Draußen. Ich... Doch nicht wieder ein Schuss? Ja, ein Schuss. Eigentlich 2. Ist ja schlimm, nein. Jochen. Hast du Schmerzen? Es geht. Und zuerst war es überhaupt nur wie ein Schlag. Los, Jacke aus. Jetzt brennt es. Aber nicht doll. Hol mal das Verbandszeug, Swantje. Mensch, Jochen. Ein Streifschuss. 2 Handbreit weiter links und die Kugel hätte mitten im Herz gesessen. Ja, Schwein gehabt. Gib mir das Jod, Swantje. Lass nur, Vater, ich mach das schon. Es tut kaum weh, Jochen. Stillhalten. Na. Danke, Fräulein Swantje. Wo ist denn das passiert, junger Mann? Ich bin zum Strand gelaufen. Durch das Dünental, das hinter der Jagdhütte anfängt. Schlief der Doktor? Das Licht brannte, aber ich habe nicht durchs Fenster geschaut. So, und jetzt noch den Verband. Tut's weh? Es geht. So reden Sie doch, Mann. Am Strand war niemand, weit und breit nicht. Ich bin ein Stückchen am Wasser entlang gelaufen. 5 Minuten vielleicht, dann wieder auf die Dünen zu. Ich musste ziemlich gebückt gegen den Wind angehen. Tja, und dann hat's plötzlich geknallt. Das heißt, geknallt eigentlich nicht. Nur Pitsch hat's gemacht. Aus welcher Richtung? Keine Ahnung. Ich bin auch nicht dazu gekommen, mich richtig umzusehen, weil es sofort noch einmal Pitsch machte. Ja, und da spürte ich den Schlag gegen den Arm. Ich habe mich einfach hinfallen lassen, weil ich erst jetzt begriff, dass es Schüsse waren. Und dann habe ich bemerkt, dass mein Arm blutete. Und nichts war zu sehen? Nichts. Ja, aber es war doch noch hell. Es ist ja jetzt noch hell draußen, verdammt nochmal. Das ist doch vollkommen idiotisch. Man kann doch kilometerweit sehen. Es gibt kein Versteck auf der Insel. Also ich bestelle für morgen die Kripo. Das ist Ihr Job. Vielleicht kommen die dahinter, was hier vor sich geht. Und wenn die auch nichts finden? Tja, dann kann sich's wirklich nur um einen Spuk handeln. Um Gespenster, die da schießen. Was ist denn hier los? Also ich telefoniere jetzt mal mit Fogo Halenke. Er muss mir morgen hier die Kripo anschleppen. Ist das passiert? Siehst du doch, alles Kamel. Ist schon wieder geschossen worden. Jochen, auf dich? Nee, Mann, auf den Leuchtturm. Jemand hat Zielübungen auf den Leuchtturm veranstaltet. Junge, Junge, es ist ja eine lebensgefährliche Insel hier. Ach komm, Harry, setz dich. Hallo, Fogo. Hier ist Dirksen. Also jetzt hör mir mal genau zu. Am nächsten Morgen, als wir alle um den Frühstückstisch saßen, kamen sie, zu dritt. Der Polizist Halenke war ein langer, dünner Mann mit Pferdegesicht, Pferdezähnen und einem Lachen, das wie Vian klang, aber er lachte nicht viel. Der Kommissar hatte keinen friesischen Namen, sondern hieß einfach Lehmann. sah jedoch wie ein Friese aus, allerdings ein etwas zu kurz geratener. Krumme Beine, schwerer Oberkörper ohne Hals, kantiger Kopf mit babyblondem Haar. Der dritte hatte einen Zungenbrechernamen, der mit Cher anfing und irgendwie auf Jalski endete. Sein Gesicht erinnerte an die Möwen, die wir gefilmt hatten und von denen Tucholsky, oder was Ringelnatz behauptet hatte, sie müssten alle Emma heißen. Kommissar Lehmann zog sich sofort in das Arbeitszimmer des Inselvogts zurück und verhörte uns einzeln, obwohl er jedem, wie wir später feststellten, die gleichen 6 Fragen vorlegte. Seit wann kennen Sie Dr. Schlünz, auf den ja zuerst geschossen wurde, und seit wann Herrn... Kieselak, Jochen Kieselak. Aha, ja, also... Also Jochen ist seit mehreren Jahren mein Kameramann. Und Dr. Schlünz habe ich erst auf dem Kutter kennengelernt, der uns nach Mellow brachte. Wissen Sie, ob irgendjemand mit Herrn Dr. Schlünz oder Herrn Kieselak eine Auseinandersetzung hatte? Wenn ja, worum ging es dabei? Auseinandersetzung? Nein. Jedenfalls habe ich nichts davon bemerkt. Können Sie schießen? Ja, natürlich. Ich war ja noch im Krieg, allerdings erst zum Schluss. Trauen Sie einem der Anwesenden hier auf der Insel einen Mord zu? Nein. Das heißt, oh, wie soll man das beurteilen? Wer weiß schon, wozu irgendjemand fähig ist, nicht wahr, Herr Kommissar? Sie haben also keine Erklärung für die Vorfälle, Herr Kiewit? Nein, Herr Kommissar. Keine. Entschuldigung, Herr Kommissar. Ja, was gefunden, Czerwinski-Kowalski? Eine Patronenhülse. Ach, zeigen Sie mal her. Aha. Von einer 7,9 Patrone. Ja, Herr Kommissar. Herr Dirksen! Herr Kommissar? Sie haben doch auch Waffen, Herr Dirksen. Ja, natürlich. Sie hängen im Schuppen. Na, sehen Sie mal hier. Ja, das ist eine 7,9er. Ich habe aber nur Flinten. Schrotflinten. Aha. Sagen Sie, Herr Kiewit. Ja. Werden Sie endlich unter den gegebenen Umständen Ihren Film zu Ende drehen? Ja, sicher. Warum nicht? Naja, ich meinte nur, da Ihr Kameramann angeschossen wurde unter nicht geklärten Umständen, also ich hätte nicht die Nerven, ruhig weiterzuarbeiten, als ob nichts gewesen wäre. Ach, Nerven, Herr Kommissar. Die muss man in meiner Branche schon haben. Am besten so starke wie Schiffstaue. Wieso? Haben Sie denn öfter solche Vorfälle? Gewiss doch. Da fallen Schüsse aller Art. Vor allem Querschüsse. Gelegentlich Abschüsse. Und ab und zu auch mal Selbstschüsse. Harry. So eine Fernsehanstalt, Herr Kommissar, ist der reinste Schützenverein. Ist ja sehr witzig, Herr... Jungnicke. Harry Jungnicke. Aha, dann bleiben Sie gleich mal hier. Sie sind jetzt dran. Herr Kiewit und Herr Dirksen, ja. Sie warten bitte draußen. Bitte. Dankeschön. Es kam nichts dabei heraus. Den halben Tag durchstreiften die Polizisten die Insel, gaben es schließlich auf und fuhren gegen Abend aufs Festland zurück. Ich wollte meinen Plan für den nächsten Drehtag machen und lief nach dem Abendessen noch ein wenig zwischen den Dünen herum. Plötzlich hörte ich leise Stimmen. Im ersten Augenblick dachte ich an den geheimnisvollen Schützen, der vielleicht mit einem Komplizen hier herumstreifte. Da sah ich Harry und Swantje, die hinter einer Düne lagen. Sie hielt die Hände vor ihren nackten Oberkörper, während Harry sie zu küssen versuchte. Nein, bitte nicht. Harry, bitte. Sei kein Frosch, Swantje. Ich denke, du liebst mich. Ja, natürlich liebe ich dich, aber bitte, ich möchte nicht. Ich sei doch nicht albern. Bitte, Harry. Bist du denn verrückt geworden, Mann? Hallo, Chef. Was schleichen Sie denn da herum? Steh auf, die Schweine, lass sie los. Immer langsam, immer langsam. Bitte, Herr Kiewit, sagen Sie meinem Vater nichts, bitte. Es ist nichts geschehen, bitte. Ja, zieh sich mal fix wieder an, Frau Dirksen. Sie werden uns nicht verraten? Natürlich nicht. Was für ein Edelmut. Du hast das Maul, ja? Und Sie, Swantje. Sie sollten noch gelernt haben, dass man nicht ohne Gefahr mit dem Feuer spielt, nicht? Der gute alte Papa Anselm. Harry ist nicht schlechter, aber er hat die Beherrschung verloren. Ja, ja. Und er liebt mich. Und ich liebe ihn auch. Ich muss fort. Vater darf nicht fahren. Swantje! Du bleibst hier, Kleiner. Verdammt nochmal! Und sich vielleicht eine Schlägerei anfangen. Einen Augenblick, Harry. Oder mir eine Moralpredigt halten. Da hört's bei mir auf. Es geht nicht um Vorwürfe. Auch eine Standpauke würde bei dir nicht sitzen. Nur so viel. Mit wem du wo oder wann ins Bett oder ins Gras oder sonst wohin gehst, das ist mir scheißegal. Aber hier, mit Swantje, ist das was anderes. Ich möchte wissen, wieso. Wieso? Och, stell dich doch nicht doof. Hier ist nicht Hamburg. Und das Mädchen ist kein Pflänzchen von der Reeperbahn. Und wenn du ihr einredest, dass du sie liebst, nur damit sie stillhält, so ist das eine ausgemachte Schweinerei. Ach. Ja, ach. Hast du ihr nicht gesagt, wie wundervoll ihr zusammenpasst? Und dass sie mit dir nach Hamburg müsse, damit ihr euch so richtig kennenlernt? Hm? Hast du ihr nicht so von heiraten und so vorgefaselt? Hören Sie mal, Chef. Wie lange liegen Sie eigentlich schon da in den Dünen? Nein. Ich kann mir schließlich denken, was du so alles da zusammengequatscht hast. Deine Lebensphilosophie, die kenne ich, mein Freund. Na und? Das gehört doch zum Leben, oder? Bei mir ist das alles drin. Bei mir ist das alles drin. Darauf kommt es doch nicht an. Das Mädchen ist naiv genug, dir jedes Wort zu glauben. Heiraten? Ich denke ja gar nicht dran. Und so eine weltfremde Mieze schon überhaupt nicht. Idiot. Ich rede davon, was Swantje denkt. Es ist wirklich ein niedlicher Käfer, Chef. Macht schon erschrockene Augen, wenn ich hier die Bluse aufknöpfe. Harry. So ein Schwein, verdamm ich nochmal. Hallo. Noch ein Spion in den Dünen. Hat er Sie wirklich angefasst, Chef? Blas dich nicht auf, Mann. Es geht dich einen feuchten Kehricht an. Mensch, ich polier dir die Visage, du. Ach nee, noch ein Tugendapostel. Oder bist du bloß sauer, weil du selber gern mal mit der Kleinen in den Dünen... Halt die Schnauze, du Ruhe jetzt, Ruhe! Sind wir auf die Insel gekommen, damit einer dem anderen die Zähne einschlägt, oder wollen wir hier einen Film drehen? Mit so einem fiesen Kerl arbeite ich nicht einen Tag länger zusammen, Ruhe Chef. Jetzt, Jochen. Schluss. Morgen reden wir weiter. Also nur tut mir den Gefallen, vertragt euch so lange. An mir liegt's nicht. Friede, Freundschaft, Eierkuchen. Gute Nacht. Gute Nacht, Harry. Mann. Also, Waffenstillstand, Jochen? Ich rechne noch mit ihm ab, Chef. Darauf können Sie sich verlassen. Sie liefen beide in die Nacht hinein, glücklicherweise in verschiedene Richtungen. Für heute war der Frieden wohl gerettet, aber ich nahm mir vor, wachsam zu sein. Es hatte schon genug Unheil gegeben. Als ich zum Haus kam, trat Swantje vor die Tür. Sie hatte eine Schüssel unterm Arm und ging zum Hundezwinger, wo Harro, der Münsterländer, auf sein Fressen wartete. Ja, mein guter Alter. Ich bin ja schon da. Du hast es gut. Hast keine Sehnsucht, keinen Kummer. Du träumst nicht. Dat du min Leifsten bist, das klang wie eine Beschwörungsformel. Dazu wiegte sie den Kopf hin und her und sah dem Hund beim Fressen zu. Dann brach sie unvermittelt ab und schlug die Hände vors Gesicht. Ich dachte, sie weinte. Aber es war mehr ein kicherndes Lachen, was ich hörte. Ich stand da und rührte mich nicht. Plötzlich blickte sie auf. Herr Kiewit. Entschuldigen Sie, Swantje, ich wollte Sie nicht belauschen. Setzen Sie sich zu mir, bitte. Gerne. Ich möchte Sie was fragen. Ja. Es ist nämlich... Aber Sie dürfen meinem Vater nichts sagen. Versprechen Sie mir das? Haben Sie solche Angst vor ihm, Swantje? Angst? Nein. Und was ist es dann? Ich habe keine Angst vor meinem Vater. Er ist ein guter Vater. Und seit meine Mutter tot ist, bin ich sein Ein und Alles. Er hat ja nur mich. Mhm. Und ich möchte ihm keinen Kummer machen. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe Sie sehr gut, Swantje. Und mir vorzustellen, dass ich ihn einmal allein lassen sollte, dass... Wir waren glücklich miteinander all die Jahre, aber ich liebe Harry. Er ist ein wundervoller Mensch. Was sagen Sie? Oh, nichts. Und er will, dass ich mit ihm gehe, nach Hamburg. Bald, hat er gesagt, sobald es geht. Was wollen Sie denn in Hamburg? Na, ihn besuchen. Er meint, wir sollten nichts überstürzen. Wir müssten uns erst richtig kennenlernen, bevor wir heiraten. Also doch. Bitte? Oh, reden Sie nur weiter. Warum machen Sie so ein düsteres Gesicht? Hm. Harry ist doch nicht schon verheiratet, oder? Oh, nein. Wie kommen Sie denn da? Ich weiß nicht. Ich dachte auf einmal. Was dachten Sie? Hat er auch keine Freundin? Ja, das weiß ich nicht. Ich würde sie mir ja nicht übel nehmen. Wir kennen uns ja erst so kurze Zeit. Und was vorher gewesen ist, das geht mich nichts an. Hören Sie es, Swantje. Ihr Vater... Darum geht es ja. Er weiß ja von nichts und ich fürchte, es wird ihm wehtun, wenn ich ihn allein lasse. Wollen Sie denn das wirklich tun, Swantje? Ja, muss ich denn nicht. Harry würde sich doch hier auf Mellock niemals eingewöhnen. Wohl kaum. Aber Sie, Swantje, glauben Sie, könnten sich an das Leben in der Stadt gewöhnen, an den Krach, an den Dreck und die ewige Hetze. Oh, ich war schon mal in der Stadt. In Zweien sogar. So. In Emden und in Aurich. Es hat mir gut gefallen, die vielen Geschäfte und die Menschen. Wir haben in einem piekfeinen Restaurant gegessen, Vater und ich. Ganz toll. Der Kellner hatte einen Frack an. Und beim Friseur bin ich gewesen. Danke. Der Vater. Sie ist manche, ich will ja nichts gegen den wundervollen Menschen Harry Jungnickel sagen, aber... Hallo! Schweinchen. Ja, Vater, ich komme! Und was Ihren Vater betrifft, was sollte er denn hier ohne Sie auf der Insel anfangen? Ich muss hinein, Herr Kiewit. Bitte sagen Sie meinem Vater nichts von unserem Gespräch. Ehrenwort? Ehrenwort. Ich konnte nicht einschlafen in dieser Nacht. Ganz gegen meine Gewohnheit zündete ich mir gegen 23:30 eine Zigarette an. Um Mitternacht stand ich auf, zog mich an und verließ das Haus. Die Flut kam. Über der Brandung stand ein Dunstschleier. Es war nicht kalt, wenn man sich bewegt und den Wind im Rücken hatte. Ich lief direkt am Wasser entlang. In Höhe des Leuchtturms bog ich ab, querte den Strand und stapfte durch den Dünensand. Dort, wo die höchste Düne mit dem aus Balken gezimmerten Seezeichen stand, schwenkte ich rechts ab und war stolz, genau die richtige Stelle gefunden zu haben, von der aus man durch das schmale Dünental direkt zum Haus des Strandvogts kam. Ungefähr 200 Schritt vor der Biegung, hinter der das Haus stand, sah ich den Toten. Zuerst nur die gelbe Öljacke. Dann den Kopf mit dem Gesicht im Sand. Dann die seltsam verdrehten Beine. Die ausgestreckte linke Hand war in ein Büschel Gras verkrampft. Ich griff danach. Sie war kalt. Ich drehte seinen Kopf halb zur Seite, sah die starren Augen. Mensch, Harry! Harry. Mann, das gibt's doch nicht. Er ist tot, Herr Dirksen. Erschossen. Erst auf Dr. Schlünz, dann auf Jochen, jetzt Harry. Fehlschuss, Streifschuss, Treffer. Was ist denn passiert, Vater? Warum seid ihr auf mitten in der Nacht? Geh wieder schlafen, Swantje. Ja, aber was ist denn los? Nix, geh ins Bett. Sie erfährt's ja doch früher oder später, Herr Dirksen. Ja. Der junge Mann, Swantje. Harry. Es ist auf ihn geschossen worden. Ist er tot? Setzen Sie sich, Swantje, kommen Sie. Nein, nicht Harry! Kommen Sie, Swantje. Bitte. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ruhig, ruhig, ruhig, ruhig. Mein Gott. Ja, Swantje. Warum? Warum denn nur? Sie müssen jetzt tapfer sein, Swantje. Weinen Sie ruhig, weinen Sie. Hallo, Fokko. Ruhig, ruhig, Swantje. Hier ist Dirk. Hör mal zu. Bei uns hat's wieder was gegeben. Aber diesmal ist das nicht so glimpflich abgegangen. Der Mann ist tot. Ich hab's gewusst. Ich hab's ja gewusst. Was haben Sie gewusst, Swantje? Es wird nicht gut gehen. Harry und ich. Dass es nicht gut gehen wird. Also dann, Sie kommen, sobald es hell wird. Wann wird es hell? In knapp 2 Stunden. Swantje, mach uns Tee. Swantje, hörst du nicht? Ja, Vater, sofort. Wo liegt er denn? Drüben, im Dünental. Weit? Ein paar hundert Schritt. Verstehen Sie das? Nein. Kein Mensch außer uns auf der Insel. Sie meinen doch nicht etwas. Es kann nur jemand von uns gewesen sein, Herr Kiewit. Das ist doch klar. Ich hole eine Decke. Wozu? Wir wollen ihn zudecken. 2 Minuten später machten wir uns auf den Weg. Dirksen hielt eine von seinen Schrotflinten in der Hand. Mir hat er die Decke gegeben. Harrys Leiche lag jetzt halb im Schatten des Mondlichts, den eine etwas höhere Düne warf. Der Wind war nicht mehr so stark wie zuvor, trotzdem fror ich. Dirksen blieb vor dem Toten stehen und starrte dumpf auf ihn hinab. Ich beugte mich mit der Decke herunter. Fassen Sie nichts an. Oder haben Sie vorhin schon... Nein. Nur die Hand. Er war ganz kalt. Er muss schon längere Zeit hier liegen. Haben Sie irgendwas gehört, als Sie vorhin vom Strand kamen? Nichts. Wir können nichts mehr tun. Kommen Sie. Er ging. Ich stand noch ein paar Augenblicke und schaute auf Harrys Hand, die unter der Decke hervorragte und einen Grasbüschel umkrampft hielt. Mir wurde es eng um den Hals. Meine Augen wurden heiß. Ich versuchte auch, die Hand mit der Decke zuzudecken. Als ich mich runterbückte, sah ich halb unter seinem Arm ein Stück Papier. Ich hob es auf und im Mondlicht entzifferte ich: Um Mitternacht im Dünental, Liebster. Deine Svantje. Es war 16:30, als die Polizisten aus dem flachen Motorboot stiegen. Neben den dreien, die ich schon gesehen hatte, war noch ein junger Mann dabei, der zwei schwere Taschen und ein Fotostativ trug. Wortlos stapften wir durch das Dünental. Die Sonne war zwar schon aufgegangen, hatte sich aber wieder hinter einer Dunstschicht verkrochen. Kommissar Lehmann nahm vorsichtig die braune Decke weg und ging um Harry herum. Harry, wenn der hier noch neben mir gestanden hätte, vor dieser makabren Szene im Morgengrauen, hätte bestimmt gesagt: Mensch, irre, Chef, das drehen wir. Also 4 Aufnahmen von allen Himmelsrichtungen. 1 oder 2 von der Düne, 1 vom Weg und 1 vom Busch rüber. Jawohl, Herr Kommissar. Wo ist denn eigentlich dieser Dr. Schlünz und der Herr Kieselack, Herr Dirksen? Ja, ich nehme an, dass die noch schlafen. Ach, Sie haben sie nicht geweckt? Nein. Warum hätte ich das tun sollen? Jetzt werden wir Sie aber wohl wecken müssen. Nun, Doktor, was haben Sie festgestellt? Der Tod muss vor mehr als 5 Stunden eingetreten sein. Aha. Der Schuss ist aus nächster Nähe abgegeben worden, ungefähr 3 bis 4 Meter. So. Es sieht so aus, als ob dieselbe Waffe benutzt worden wäre wie bei dem Schuss auf den anderen jungen Mann. Ach, das ist ja interessant. Wenn wir davon ausgehen, dass die gefundene Geschosshülse aus der Tatwaffe stammte. Endgültiges kann natürlich nur die Obduktion ergeben. Ja. Herr Dirksen, seit wann sind Sie mit Ihrer Tochter eigentlich allein auf Mellok? Seit meine Frau starb, vor 4 Jahren. Ist Svantje denn nicht zur Schule gegangen? Meine Frau hat sie unterrichtet, sie war ja Lehrerin. Wir hatten eine Sondererlaubnis. Ist Svantje nie von der Insel heruntergekommen? Doch. Früher war sie immer bei meinen Großeltern, bei den Eltern meiner Frau im Oldenburgischen. Ich habe sie auch mal mitgenommen nach Emden und Aurich. In der letzten Zeit freilich weniger. Wir haben zu zweit sowieso kaum die Arbeit geschafft, die hier anfällt. Sie hatte also auch nie einen Freund oder überhaupt Umgang mit Gleichaltrigen? Nein. Woher auch? Eigentlich kein normaler Zustand, wie... Ja, wenn Sie das meinen... Ah, da kommt ja der junge Mann. Was ist denn eigentlich los? Mensch, das ist ja Harry. Chef, was ist denn passiert? Und Dr. Schlünz. Guten Morgen. Morgen. Würde mir bitte jemand erklären, warum er mich aus dem Bett holt? Es ist ja noch früh am Morgen. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Dr. Schlünz, aber leider hat es abermals Schüsse gegeben. Und diesmal Treffer. Um Gottes Willen. Das ist ja... Das kann doch nicht... Nicht... Das habe ich nicht gewollt. Was haben Sie nicht gewollt? Ich... Nichts. Nichts. Eine Frage, Herr Kiewit. Ja? Hat es zwischen Ihren jungen Kollegen Streit gegeben? Kürzlich, meine ich. Es tut mir leid, Jochen. Was tut Ihnen leid, Chef? Also eigentlich, Herr Kommissar, haben sich die beiden seit unserer Ankunft auf der Insel angegiftet. Weshalb? Naja, wegen Svantje. Aber Chef... Ich halte das jedoch nicht für so dramatisch, dass man daraus ein Mordmotiv konstruieren könnte. Na. Vor allem, Kommissar Jochen Kieselack ist nicht der Typ, Drohungen in die Tat umzusetzen. Ach, Herr Kieselack hat also gedroht? Ja, aber es hat er natürlich nicht ernst gemeint. Ja, was? Also reden Sie doch. Na ja, gestern Abend, da hat er gesagt, er würde noch mit ihm, also mit Harry, abrechnen. Geben Sie das zu, Herr Gieselack. Na ja, ich hab gesagt, ich war wütend und da habe ich gesagt... Herr Kommissar, ich möchte mich fast verbürgen, dass er es nicht war. Verbürgen oder sagten Sie fast verbürgen? Oh mein Gott, ich war ja nicht dabei, als es passiert ist. Also halten Sie es nicht für ausgeschlossen, dass Herr Gieselack der Täter ist? Er ist nicht der Typ, er ist doch kein Mörder. Es gibt keine typischen Mörder. Was soll denn der Quatsch? Ich hab Harry doch nicht umbringen wollen. Sondern? Was wollten Sie, Herr Gieselack? Ihm eine Abreibung verpassen. Die Visage polieren. Ja, Herr Kommissar, das hat er wörtlich so gesagt. Da war ich dabei. Ich war wütend, weil er Swantje, weil er Fräulein Dirksen nicht in Ruhe ließ. Also waren Sie beide in das Mädchen verliebt? Nun ja, ich... Tja, dann hätten wir doch das Motiv, nicht wahr? Aber nein, nicht doch, Herr Kommissar, Sie bringen ja alles durcheinander. Durcheinander? Ich bin der Auffassung, dass endlich Klarheit in die Geschichte kommt. Ah, haben Sie was gefunden, Sherwin Kowalski? Was bringen Sie da? Den Karabiner haben wir im Schuppen gefunden. Und am alten Fellmantel. Ah, 98K. Kennen Sie die Waffe, Herr Dirksen? Nein. Sie, Herr Kiewit? Nie gesehen. Und Sie, Herr Gieselack, haben das Gewehr natürlich auch nie zu Gesicht bekommen, wie? Bestimmt nicht. Und wie es in den Schuppen kam, gar nicht weit von der Kammer, wo Sie und Harry die ganze Zeit gewohnt haben, das wissen Sie natürlich auch nicht, oder? Nein, ich weiß es nicht, verdammt nochmal. Das Gewehr gehört mir, Herr Kommissar. Ihnen? Dr. Schlünz? Ja, mir. In einem Segeltuch habe ich es mitgebracht, dass es aussah, als sei es Angelzeug. Ja, aber Sie haben damit doch nicht geschossen. Doch, Herr Kommissar. Zweimal habe ich damit geschossen. Zuerst auf meinen Hut. Was? Damit es so aussah, als ob mich jemand hätte umbringen wollen. Das sollte alle überzeugen, dass ich nicht der Schütze sein konnte, wenn später ein anderer tot in den Dünen lag. Am nächsten Tag habe ich dann den jungen Mann getroffen. Gott sei Dank war es nur ein Streifschuss. Ich hatte ihn verwechselt, weil es schon zu dämmerig war. Und außerdem hatte er eine Mütze des Inselvogts auf. Wollen Sie damit sagen, dass Sie, Herrn Dirksen... Ja. Ihn wollte ich erschießen. Warum denn? Weil er schuld ist am Tod meines Jungen. Er hat Bernhard auf dem Gewissen. Bernhard war mein einziges Kind. Vor 2 Jahren ist er bei einer Segeltour umgekommen. Drüben an der Mellow-Balje. Dieser Mann hat ihn und seinen Schulfreund, weil sie hier an Land gingen und ein Feuer machen wollten, von der Insel gejagt. Obwohl das Wetter schlecht war, mussten sie weiter segeln. In einer Gewitterböe sind sie gekentert, eine Dreiviertelstunde danach. Bernhard ist ertrunken. Seinen Freund haben sie retten können. Er hat mir erzählt, wie alles war. Ich wollte meinen Jungen rächen, Herr Kommissar. Mein einziges Kind. Ich heiße auch nicht Schlünz. Sondern? Ebeling. Es gibt einen Dr. Schlünz. Er ist Botaniker in Münster. Augenblicklich auf einer Forschungsreise in Südamerika. Weil ich das wusste und weil ich von Botanik etwas verstehe, gab ich mich für ihn aus. Es musste ja glaubhaft erscheinen. Ich bin Filialleiter einer Sparkasse. Ah. Meine Frau ist ein halbes Jahr nach Bernhards Tod gestorben. Sie hat es wohl nicht verwinden können. Und darum ist dieser Mann auch an ihrem Tod mitschuldig. Und auch dafür sollte er büßen. Darum habe ich mir meinen Plan gemacht. Es war nicht vorauszusehen, dass zur gleichen Zeit hier ein Film gedreht wurde. Als ich dann beinahe den Falschen erschossen hätte, da habe ich meinen Plan aufgegeben. Es war mir wie ein Fingerzeig. Ich habe das Gewehr in einem Kaninchenbau versteckt. Morgen? Nein, heute wollte ich weg. Das ist alles, Herr Kommissar. Nun werden Sie mich festnehmen müssen wegen Mordversuchs. Bitte, ich bin darauf vorbereitet. Herr Kieselack, wann haben Sie den Karabiner entdeckt und an sich genommen? Ich? Aber wieso denn? Haben Sie nicht vorhin zugegeben, Ihrem Kollegen gedroht zu haben? Sie wollten mit ihm abrechnen, das haben Sie selbst gesagt. Aus Eifersucht, nicht wahr? Keiner außer Ihnen hat irgendein Motiv. Also geben Sie schon zu, dass Sie Harry Jungnickel mit diesem Karabiner erschossen haben. Ich war's nicht. Ich war's doch nicht. Chef, helfen Sie mir doch bitte. Handschellen. Also Jochen, das wird sich alles aufklären. Mischen Sie sich nicht ein, Herr Kiewit. Hören Sie, Herr Kommissar. Was gibt's denn noch? Hier. Diesen Zettel habe ich heute Nacht draußen bei Harry gefunden, bitte. Bei der Leiche? Ja. Und den geben Sie mir erst jetzt? Ich hatte ihn vergessen. Vergessen? Mann Gottes. Um Mitternacht im Dünental, Liebster, deine Swantje. Wo ist Ihre Tochter, Herr Dirksen? Ich weiß nicht, vielleicht in der Küche. Bringen Sie sie her. Herr Kommissar... Hallenge, holen Sie das Mädchen. Hören Sie, Herr Kommissar, ich... Was? Na? Dirksen senkte seinen bärtigen Kopf. Er hatte Schweißperlen auf der Stirn. Dann kam Swantje. Ihre Augen waren dunkel, tränenleer. Das helle Haar schimmerte stumpf. Sie war barfuß und sah aus wie ein Mädchen, das noch zur Schule geht. Fräulein Dirksen, haben Sie das hier geschrieben? Geschrieben? Was? Diesen Zettel. Er trägt Ihren Namen. Nein, ich habe nicht geschrieben. Ich habe nichts geschrieben, überhaupt nichts. Hallenge, durchsuchen Sie das Zimmer des Mädchens nach einem Notizblock mit Ringen und solchem Karo-Papier. Sparen Sie sich die Mühe. Das ist ein Blatt von meinem Block. Ich habe den Zettel geschrieben. Ach. Sie erkennen es doch leicht an der Schrift, obwohl ich mich bemüht habe, sie zu verstellen. Ja, ja, weiter. Ich habe den Zettel in die Jacke dieses Harry gesteckt, nachdem ich zufällig ein Gespräch zwischen ihm und Herrn Kivit mit angehört hatte. Wirklich zufällig. Swantje verführen wollte er. Sie überreden, von ihr wegzugehen. Mit seinen dreckigen Fingern anfassen wollte er sie, dieser Lumpenkerl. Den Karabiner habe ich in dem Karnickelbau gefunden. Zuerst wollte ich die Waffe nur sicherstellen. Dann aber hörte ich das Gespräch und da fiel mir ein, dass Swantje an der Jacke des Jungen herumgefummelt hatte. Ich sah nach und fand eine zärtliche Einladung. Eine Einladung für diesen Lumpen. Geliebter, hatte sie geschrieben. Geliebter. Ja. Und dann habe ich meine Einladung geschrieben. Die Einladung zum Sterben. Einen Tag später fuhren Jochen und ich ab. Gott sei Dank hatten wir so viel Material im Kasten, dass wir hoffen durften, mit unserem Film wenigstens ins Regionalprogramm zu kommen. Aber ich dachte nicht an unseren Film. Auch nicht an Harry, der uns schon vorausgereist war in seinem Blechsack. Nein, ich dachte an Swantje, die sich die ganze Nacht in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte. Jetzt stand sie da drüben am Strand, neben dem Leiterwagen und hielt den zottigen Gaul am Zügel. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn Harry Dirksen seine Tochter weggenommen hätte. Dann stünde der dort allein und müsste nicht ins Gefängnis. Und so einsam, wie das Mädchen jetzt war, wäre der wohl nicht gewesen. So aber stand sie jetzt am Strand. Und ihre schmale Gestalt wurde immer kleiner. Bei Westwind hört man keinen Schuss, nach dem gleichnamigen Roman von Hans-Jörg Martin. Es sprachen Dirksen, Siegfried Lowitz, Swantje, Gudrun Meps, Dr. Schlünz, Gerhard Garbers, Kiewit, Helmut Lange, Harry, Bernd Herberger, Jochen, Jürgen Jung. In weiteren Rollen Joachim Wichmann, Rolf Illich, Mogens von Gado und viele andere. Bearbeitung Karl Richard Schon, Regie Edmund Steinberger, Produktion Bayerischer Rundfunk 1974. Am kommenden Mittwoch steht der Krimi Jänekes Ohr von Eva-Lia Reinegger auf unserem Programm. Am 22. Oktober um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. War ich noch nie. Fahren Sie mal hin. Die ARD-Hörspieltage 2014. Vom 5. bis 9. November im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie und in der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Maximale Deckenbelastung 2,5 Kilonewton pro Quadratmeter. Mit Live-Aufführungen, Konzerten, dem Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD, vielen Gelegenheiten zum Gespräch und dem Kinderhörspieltag am Sonntag. Man kann natürlich die Sachen von den Amis nehmen, aber irgendwie wollten wir hier was Eigenes. Die ARD-Hörspieltage 2014. Vom 5. bis 9. November im ZKM und in der HFG Karlsruhe. Infos zu Programm und Livestreams im Internet. radio.ard.de. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um die Kurden und ihren Kampf gegen die Terrormiliz.